woher sind unter euch Kämpfe und Streitigkeiten? Nicht daher, dass eure Lüste streiten in euren Gliedern? Ihr begehrt und besitzt nicht, ihr mordet und neidet und könnt es nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft und habt es nicht, weil ihr nicht betet. Ihr betet und bekommt es nicht, weil ihr sträflich betet, um in euren Lüsten zu verzehren. Ihr Ehebrecherische, wisset ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also der Welt Freund sein will, macht sich zu Gottes Feind. Oder meint ihr, die Schrift spreche für nichts, eifersüchtig ist die Zuneigung des Geistes, den er in uns hat Wohnung machen lassen, umso größere Gnade aber gibt er, darum spricht sie, Gott widersteht den Hoffärtigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So unterwerfet euch denn Gott. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Nahet euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Machet rein die Hände, ihr Sünder, und keuscht die Herzen, ihr Unlautere. Fühlet euer Elend und trauert mit Tränen. Euer Lachen verkehre sich in Leid und eure Freude in Betrübnis. Demütiget euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Lästert einander nicht, Brüder. Wer einen Bruder lästert oder seinen Bruder richtet, der lästert das Gesetz und richtet das Gesetz, wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht Täter, sondern Richter des Gesetzes. Einer ist, der Gesetzgeber und Richter ist, der da kann retten und verderben. Du aber, wer bist du, der du den Nächsten richtest? Wohlan nun, die ihr da saget, heute oder morgen wollen wir in diese Stadt gehen, da ein Jahr verbringen, Geschäfte treiben und Gewinn machen, die ihr doch nicht wisset, was es morgen mit eurem Leben sein wird. Dunst seid ihr, der nach kurzem Schein nicht mehr erscheint. Statt dass ihr saget, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Nun aber überhebt ihr euch mit euren Prahlereien, all solches Überheben ist vom Übel. Wer nun weiß, recht zu tun, und wird's nicht, dem ist es Sünde.